Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, meine Krankheit ist mir peinlich. Wenn ihr an einer Krankheit leidet, die euch wirklich sehr, sehr peinlich ist und ihr mit mir darüber sprechen wollt, dann ruft mich ganz einfach an 0800 5678 111, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Meine Krankheit ist mir peinlich. Erste Anruferin heute Nacht, Helga. Helga ist 25 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Helga. Was hast du für eine Krankheit? Ja, so seit 20 Jahren ungefähr leide ich unter nächtlichem Einnässen. Unter nächtlichem Einnässen? Seit 20 Jahren? Also im Alter von 5 Jahren hat das angefangen? Gab es da überhaupt mal eine Phase, wo du, ich sag jetzt mal, salopp trocken warst? Ja, doch. Also normal, wie das mit Kind aufhört, hat es mir auch aufgehört. Und dann mit ungefähr Ende 4, Anfang 5 hat es wieder angefangen. Wie oft kommt das vor? Jede Nacht? Jede Nacht eigentlich. Jede Nacht. Und wie gehst du damit um? Mittlerweile geht es, sag ich mal so. Früher war es schwer, die Schulzeit, dann die Kinder sind grausam, sagt man, ne? Und auf Klassenfahrten war es dann ganz schlimm. Oder wenn es dann hieß, bei Freundinnen übernachten. Oder. Und das hat sich dann wahrscheinlich auch rumgesprochen, ne? Bei den anderen Leuten. Ja, klar. Es war dann halt so bei Klassenfahrten, dass es halt so war, dass dann halt die meine Eltern mit ihren Klassenlehrerinnen geredet haben. Dass dann halt nur die Kinder eigentlich Bescheid wissen sollten, mit denen man dann auf einem Zimmer schläft. Aber das geht dann natürlich um wie ein Lauffeuer. Ja, genau. Wie ist denn das jetzt? Also es passiert jede Nacht. Gehst du allnächtig dann mit einer Windel ins Bett? Oder wie beugst du davor? Oder wie gehst du davor? Nein, also es gab mehrere Möglichkeiten, wo das dann halt probiert wurde, um das aufzuheben. Sei es, dass dann halt irgendwelche Klingelmatten ins Bett gelegt wurden, die dann halt warnten. Klingelmatten? Ja, das heißt also, wenn es dann halt passiert, das heißt, sobald da Feuchtigkeit drankommt, fangen die wirklich an zu rappeln. Ehrlich, sowas gibt es? Ja, schon. Aber es hat alles nicht geholfen. Und dann irgendwann, ich habe mal gelesen von so einem Nasenspray. Ja, das nehme ich jetzt so seit anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Jede Nacht, bevor ich ins Bett gehe. Und dann damit geht's eigentlich. Also du nimmst das Nasenspray in die Nase? Ja. Und das verhindert das Einnässen? Ja. Ich weiß auch nicht, warum das so wirkt, aber das kann mir auch keiner erklären. Ich habe da auch schon mal in die Firma geschrieben, aber das hilft dann schon. Das heißt, also, ach, das hatte ich gerade am Anfang etwas missverstanden. Ich dachte, das wäre jetzt auch noch fast jede Nacht so, dass du... Nee, jetzt ist es nicht mehr ganz so oft. Ja, aber es kann dennoch immer wieder mal passieren. Ja, auf jeden Fall. Wenn es dann passiert, pinkelst du dann in das Bett rein oder hast du da schon Vorkehrungen getroffen? Nee, ich habe schon, also die Betten sind also mit Plastikbezügen überzogen und das ist schon... Wie war denn das bisher so mit Partnern, mit Freunden, wenn du mit einem Mann geschlafen hast? Entweder habe ich Glück gehabt oder es ist dann halt wirklich einmal passiert, aber da habe ich es eigentlich relativ gut verheimlichen können. Dann hat der Mann das gar nicht mitbekommen? Ja. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Ja. Und wie ist dann der Mann, dein Freund, damit umgegangen? Schwer, also am Anfang ziemlich schwer. Also erst hat er mir das gar nicht geglaubt und hinterher, er hat toleriert, aber es akzeptieren konnte, weiß ich nicht. Aber was heißt denn, er hat es dir nicht geglaubt? Er muss es dann ja irgendwann mal mitbekommen haben oder gesehen haben. Ja, ich habe es ihm erzählt und dann kam er, er hatte auch die Phase, wo ich das Spray auch genommen habe. Und von daher ging das eigentlich dann auch. Aber so in der Anfangszeit, wie gesagt, ich hatte dann entweder Glück, weil das halt nur eine Wochenendbeziehung war. Also am Wochenende mal nicht passiert. Und das eine Mal habe ich dann halt verheimlichen können, aber es hat wirklich gemerkt, da habe ich zumindest nicht drauf angeschaut. Das ist ja nur wirklich eine abgefahrene Sache, dass du ein Nasenspray entdeckt hast. Wie hast du das überhaupt entdeckt? Durch Zufall? Ja, meine Tante von mir, die hat das in der Zeitung gelesen, Frauenzeitschrift, keine Ahnung, so einen Bericht drüber gelesen, hat mir das erzählt. Ja, dann sind wir zu meinem Hausarzt gegangen und dann hat er dann halt seine Listen da durchgewühlt und hat dann irgendwas ausprobiert. Und das wirkt. Es hat keine Nebenwirkungen, also im Hals-Nasen-Bereich. Ja, die Nasenschleimhaut geht auf Dauer, leidet drunter. Ja. Aber du stellst dich ja wirklich die Frage, wenn du das so viele Jahre schon hast, letztendlich im Hintergrund ist ja wohl irgendein psychisches, seelisches Problem zu suchen danach. Ja. Hast du das schon gemacht? Warst du mal in einer Psychotherapie? Ja, mein ganzes Leben besteht eigentlich aus Therapie, sei es ambulant oder stationär. Also über die meiste Zeit, also die meisten bricht es eigentlich nach ein paar Monaten, breche ich die eigentlich ab. Weil, wenn du so viel in Therapien warst, das heißt, du hast dich sehr viel selbst bespiegelt auch bisher. Hast du selbst eine Idee, eine Ahnung, warum das so ist? Warum du diese Krankheit, nennt man das Krankheit? Ja, eigentlich schon. Warum du das hast? Nee, eigentlich nicht. Das ist immer ein bisschen auch schwer gewesen. Ich meine, bis vor kurzem war ich noch ziemlich dick eigentlich. Und dann kam alles obendrein. Das heißt, ich wurde in der Grundschule halt gehandelt wegen der, nach Klassenfahrten halt wegen der Geschichte. Dann obendrein, wenn man dann ziemlich dick war. Und nee, aber so, dass ich jetzt eine Idee hätte, woher das jetzt liegen könnte. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, was ja eigentlich traurig ist, wenn du so lange in Therapie schon warst, dass man da noch nicht an die Wurzel des Übels vorgedrungen ist. Ich breche meistens vorher ab, weil es mir dann zu unangenehm wird. Ich bin sowieso von Natur der Typ, der irgendwie jetzt schnell von sich spricht oder so. Ich bin eigentlich sowieso auch eher der ruhigere Typ. Immerhin hast du hier angerufen. Du redest jetzt vor so ist sehr vielen Menschen. Naja, immerhin, ja. Aber wie soll das weitergehen? Das geht. Hast du dich darauf eingestellt, dass du jetzt damit alt wirst wahrscheinlich? Und du kannst ja nicht ewig das Nasenspray nehmen. Ja, eine andere Wahl habe ich aber. Doch, die andere Wahl wäre, sich in oder bei einer Psychotherapie zu öffnen. Du machst immer zu, wenn es dir unangenehm wird. Ja. Wann wird es dir denn unangenehm? Wenn, ja, es ist immer unterschiedlich, ich weiß nicht. Also wenn halt von mir gefordert wird, dass ich zu viel von mir erzähle oder zu viel von mir preisgebe, man könnte mich ja verletzen. Aber letztendlich funktioniert es nur so, indem du ganz viel oder vielleicht sogar alles von dir erzählst. Und da brauchst du natürlich einen Gegenüber, dem du hundertprozentig vertraust, einen Therapeuten. Das ist noch gar nicht so einfach zu finden. Das glaube ich, ja, das glaube ich. Wer weiß das denn jetzt im Moment? Unsere Sendung heißt ja, meine Krankheit ist mir peinlich. Wer weiß das im Moment? Im Moment wissen es, meine Familie weiß es. Mhm. Also mein Bruder und meine Eltern. Mhm. Ja, und meine Freunde weiß es. Die wissen es schon. Und ja. Da ist es auch okay. Ja. Und da findest du es vor den, selbst vor den Freunden ist ja das ein bisschen schon, dass du auch das Gefühl der Peinlichkeit empfindest. Ja, es ist eine Freundin, also die eine Freundin. Manchmal bei der zwischendurch mal schlaf oder so. Ja. Aber das Problem kommt ja immer wieder in dem Moment, wo du auch eine Partnerschaft anstrebst, ne? Oder eingehst. Wenn du dich verliebst, dann steht das ja wahrscheinlich immer wie so ein Damoklesschwert über dir. Ja, auf jeden Fall. Ja, meistens ist es dann auch so, dass ich entweder gar nicht erst so weit kommen lasse. Ja, wie schlimm. Guck mal, dass diese Sache behindert dann vielleicht sogar deine ganz normale Lebensentwicklung. Mhm. Behindert vielleicht sogar die Möglichkeit, dass du in auf eine Liebe einsteigen kannst oder dass du eine Liebe empfinden und wieder und geben kannst. Ja, es hat Einfluss auf mein ganzes Leben. Mhm. Ja, deswegen meinte ich gerade auch, dass da unbedingt was gemacht werden muss. Ja, versucht habe ich es ja immer wieder. Mhm. Möchtest du mit meinem Psychologen mal vielleicht noch ein paar Worte sprechen, Helga? So nach dem Motto, wie man vielleicht an die richtige Therapie kommt, die für dich richtig und gut ist und nützlich ist. Ja, versuchen kann ich. Schaden kann es nichts. Ja, es ist ein Versuch wert. Danke für das Vertrauen. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Leg mal auf und wir werden dich gleich nochmal zurückrufen. Der Peter ist heute mein Psychologe. Okay? Okay, danke. Alles Schönen Gute. Abend noch. Dankeschön. Tschüss, Helga. Thema heute Nacht bei uns, ihr Lieben, heißt, meine Krankheit ist mir peinlich. Gibt es in eurem Leben eine Krankheit? Gab es vielleicht mal eine Krankheit, unter der ihr sehr leidet, über die ihr nicht gerne sprecht, die vielleicht nur ganz wenige Menschen erfahren haben oder vielleicht weiß es sogar überhaupt niemand und ihr tragt das ganz alleine vor euch herum. Also wenn ihr mit mir darüber reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt geht's weiter mit Dirk und Dirk ist 20 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, Dirk, schönen guten Morgen. Ja, morgen. Also meine Leidensgeschichte begann etwa vor 6 Jahren, wo ich 14 war, ja, als ich noch in die Schule ging. Heute gehe ich in die Schule. Ich hatte eine ganz normale Magen-Darm-Erkrankung, wie die alle mal haben, musste auf Toilette gehen und hatte aber irgendwie eine Angst entwickelt, dass ich mir in die Hose mache. Mhm. Also praktisch die erste große Pause fing das an, ich musste dann sofort auf Toilette. Mhm. Und ich hatte halt dann die restliche Schulzeit eine gesteigerte Angst, dass ich mal in die Hose mache. Mhm. Weil das war damals mit 14 irgendwie die Clique in der Klasse, man würde sich ja zum Deppen machen und es wäre schlimm gewesen. Mhm. Und diese Angst hat sich dann im Laufe der Zeit verselbstständigt, dass ich praktisch keine Magen-Darm-Grippe mehr hatte. Also als die Krankheit vorbei war wieder? Ja. Die Angst blieb. Also praktisch hat sich dieser Durchfall praktisch einfach verselbstständigt, beziehungsweise ganz verschwunden an der Zeit. Und ich hatte auch mit Medikamenten und so genommen, es war ein paar Tage geregelt. Mhm. Aber die Angst, in die Hose zu machen, ist geblieben. Bis heute? Bis heute. Und machst du ab und zu in die Hose? Ich kann mir gar nicht in die Hose machen, weil die Angst so gesteigert ist, dass ich solche Vorsichtsmaßnahmen habe, praktisch. Welche Art? Ja, ich weiche Situationen aus, die immens tragisch wären für mich. bei wichtigen Terminen esse ich einen Tag vorher nichts mehr, dass nichts mehr in die Hose gehen könnte. Ich gehe vor irgendwelchen wichtigen Terminen 10-mal, 20-mal auf Toilette, bis der Afterwund ist. Mhm. Geht das so weit, dass du dann auch vorher noch, das Abführmittel nimmst oder sowas? Um auf Nummer sicher zu gehen, dass dann wirklich auch alles raus ist? Nee, also medikamentös auf keinen Fall. Mhm. Also zwar hatte ich früher mal, um irgendwie die Angst zu beherrschen, von irgendwelchen Ärzten sowas verschrieben bekommen, also nicht abführen, sondern halt stopfen, damit ich sehe, dass nichts passieren kann. Mhm. Aber es ist ja verrückt, ja, wir halten nochmal fest, das hat vor 6 Jahren angefangen. Ja. Und seit 6 Jahren ist kein einziges Mal etwas passiert. Nein. Kein einziges Mal. Aber wie gesagt, das ist halt sehr dramatisch, also das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber das war halt verdammt schlimm zu der Zeit, weil ich bin dann halt immer weniger in die Schule gegangen. Mhm. Und wenn ich mal da war, dann in dem Unterricht selber 2-3 Mal auf Toilette gegangen. Mhm. Und dann ging es irgendwann los mit dieser ganzen therapeutischen Geschichte, dass ich halt nach einem halben Jahr zum Schularzt musste. Mhm. Von wegen, was macht der Junge, warum fehlt der so oft? Und die hat dann relativ schnell erkannt, das ist halt so eine psychosomatische Sache, das alles im Kopf zusammen. Ja, und seitdem habe ich halt eine Odyssee von Therapeuten und Therapien. Ach, das hast du. Ich wollte jetzt fragen, ob du psychosomatisch behandelt worden bist. Ja, Bilderbuchmäßig eigentlich, aber das steckt bei mir nichts an. Und nichts hat geholfen bisher? Nichts. Also, du bist also dann auch quasi 5 Jahre, vielleicht nicht am Stück, aber immer wieder, bei Psychotherapeuten gewesen. Ja, immer. Also es gab keine Woche, wo ich nicht beim Therapeuten war. Es gelingt denen nicht, dir diese Angst zu nehmen? Nein. Also ich habe zwar so ziemlich alle gängigen Mittel gehabt, also so Konfrontationstherapien, wo man in die Angst gestellt wird. Wollte ich gerade sagen, das finde ich ja bei solchen Sachen immer gut. Diese Konfrontationstherapien. Ja, aber bei mir ist die Angst so übersteigert. Also bei mir gab es auch Situationen, wo ich wirklich auf den Therapeuten losgegangen bin. Wenn ich jetzt nicht auf Toilette komme, dann stoße ich sie weg. Also. Was machst du im Moment vom Beruf mit deinen 20 Jahren? Ich sitze 7 Tage die Woche zu Hause. Deshalb? Solche Auswirkungen hat das? Ja, ganz extrem. Also ich meine, am Anfang die Hoffnung noch. Und gerade ich war auch sehr ein sehr pläneschmiedender Mensch. Ich dachte mir, ich habe irgendwie irgendwas vor mir. Ich war auch nicht schlecht in der Schule und so. Also das heißt, dass diese Phobie, ne, man kann es ja eigentlich eine Phobie nennen. Ja. Dass diese Phobie dein ganzes junges Leben völlig kaputt macht im Moment. Völlig. Hast du einen Schulabschluss wenigstens geschafft? Ja, ja. Und hast du den Realschulabschluss. Realschulabschluss, aber danach? Auf dem Gymnasium. Aber keine Lehre gemacht oder so? Keine Lehre, gar nicht. Das heißt, du hängst seit dem Realschulabschluss quasi rum zu Hause? Ja, ja. Also ich meine, ich hab da noch versucht, von wegen, ich mache jetzt Bundeswehr und Tapetenwechsel, mal sowas probieren, da bin ich ausgemustert worden. Dachte ich mir, gut, gehe ich mal zum Arbeitsamt, vielleicht können die mir irgendwie helfen, irgendwas für psychisch Kranke, auch was in der Richtung, dass man halt nicht so einen harten Job hat, einen stressigen Job. Und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie bitte wieder, wenn Sie gesund sind. Wie lebst du denn? Lebst du bei deinen Eltern? Ich lebe bei meinen Eltern und ich kann zum Glück sagen, dass ich halt sehr gute Eltern haben. Und die das irgendwie akzeptieren oder halt damit mehr oder weniger zurechtkommen. Ja, das heißt, du lebst auch von deinen Eltern, die finanzieren ja, dich auch. Und das ist sehr schlimm auch für mich. Ja, das glaube ich. Hast du Freunde? Ja, also die Handverlesenen, wie das halt normalerweise ist, wenn man solche Probleme hat, dass dann halt alles Mögliche oder alles, viele durchs Dieb fallen und dann einige übrig bleiben. Wenn du so schon kaum etwas machen kannst, kannst du denn mit deinen Freunden dann, weiß ich, schon mal in die Kneipe gehen oder mal in die Disco? Nee. Gar nicht. Also, um es mal ganz drastisch zu formulieren, der Zigarettenautomat 100 Meter weiter ist schon schwer. Weil du Angst hast, es könnte zwischendurch was passieren, ganz während du da bist. Ganz genau. Bist du dann zu Hause auch ständig in der Nähe der Toilette? Zu Hause nicht, zu Hause ist gar nicht. Zu Hause bin ich ganz normal. Da bist du ganz normal. Sobald ich aber halt in irgendwelche Situationen komme, das Haus verlassen muss, es gibt halt, ich habe halt so eine Agoraphobie, die halt noch auf spezielle Plätze und Orte und Situationen gezogen ist, wo es halt noch ganz drastisch ist. Wahrscheinlich hängt das auch alles miteinander zusammen. Ja, ja, klar. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Ja, ja. Wo hast du die kennengelernt? Es ging, also ich war relativ früh bei der Sache, wenn ich das so ausdrücken kann. Mhm. Also mit 12 die erste Freundin und dann halt nichts Längeres. Mhm. Also und dann halt der Anfang meiner Krankheit, da war es noch nicht so schlimm, weil ich muss natürlich erst die Situation kennenlernen, wo ich dann nicht mehr kann. Das heißt aber jetzt, also du bist ein junger, erwachsener Mann und so die Spätpubertät ist dann gar nichts mehr gelaufen. Nee, das ist ja totaler Horror. Ich meine, das hat ja auch die Konsequenz, dass man Depressionen hat. Mhm. Also mal, ich denke gerade auch in diesem Bereich, dass du da große Sehnsüchte hast und das auch vermisst, ne? Dass du dich nicht verlieben kannst. Natürlich. Also ich meine, dieses... Du klingst noch relativ normal für das Leben, was du mir hier gerade schilderst. Ich bin einfach abgeklärt, abgekühlt. Mhm. Also ich meine, ich hab so vielen Leuten das schon erzählt, das sind Therapeuten, Ärzten und so. Das ist für mich schon... Ja, verstehe. Ja, verstehe. Obwohl, also ich meine, das hat mein Leben so stark verändert, also ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber ich weiß nicht mehr, was ich auf der Welt hier soll. Also Dirk, was machst du denn dann mit den paar wenigen Freunden? Sind die nur bei dir zu Hause? Ja, ja. Die besuchen das, dich zu Hause. Das sind einfach Besuche, wo man halt hier sitzt, im Fernsehen guckt, was trinkt oder so. Aber nichts Tolles, ich gehe halt kaum weg. Die wissen natürlich um dich Bescheid. Ja. Ja. Und schämst du dich vor denen auch? Jein, ja. Also die Angst ist in dem Sinne halt unkontrollierbar. Dass diese Peinlichkeit nicht mehr so ist, dass ich sie damit verbinde, die kenne ich nicht, sondern... Ja. Ja. Nee, mir fällt gerade noch was, wenn du so lange nicht weit draußen warst, ich weiß nicht, du lebst in einer Stadt? Ja, ja, direkt in der Nähe von Köln. In der Nähe von Köln. Das heißt, du warst seit Jahren nicht mehr wirklich in einer Stadt? Nee. Sondern du gehst nur maximal bis zum Zigarettenautomat? Ja. Du weißt gar nicht, mal irgendwie zur Tankstelle mal in der Nähe, wenn man irgendwie mal was zu trinken holt oder... Ja, das heißt, die Realität kriegst du nur via Fernsehen mit? Im Prinzip schon, ja. Und auch sowas wie mal Klamotten kaufen oder halt so elementare Dinge, dass man irgendwie mal mal wegen Erkältung auch zum Arzt muss. Das sind alles extrem schwierige Termine, die Wochen vorher geplant werden müssen, wo ich mir dann Gedanken mache, welchen Weg nehme ich dorthin, und also es ist wirklich die Hölle manchmal. Das heißt, das gab's schon mal, dass du zu einem Arzt musstest? Oder überhaupt ja mit den Therapien. Wie hast du denn das dann gemacht? Wenn du zu einem Therapeuten, da musstest du ja auch hinfahren. Ja, also bei einem Therapeuten spielt sich das nach einer Zeit halt langsam ein. Wenn man ihn wirklich kennt und der nicht weit, also nicht allzu weit weg wohnt, also ich habe auch so ziemlich alle Therapeuten in der Region durch. Und wie bist du dann zu denen hingelangt? Ich vermute mal nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Nee, ich fahre dann alleine selber mit dem Auto. Das heißt, du hast einen Führerschein? Ja, das war... Wie ist das möglich? Das ist noch eine eigene Geschichte. Also das war... Also ich wollte irgendwie noch das Team noch erfüllen, das Auto zu haben. Also wenn ich schon nicht jeden Tag in die Schule gehen kann, dann nächsten Tag noch irgendwie... Ich brauchte einfach Selbstbestimmung. Ja, aber das muss so, wie du dich gerade geschildert hast, das muss für dich doch der Oberhorror sein, eine Fahrschule zu machen. Ja, genau. Also wenn man bedenkt, dass man normalerweise in der Prüfung oder halt bei einer Fahrstunde schon aufgeregt ist und so, das war bei mir schon... Also... Das war extrem. Dann hast du da wahrscheinlich 4 Tage vorher nichts gegessen, um gar nicht irgendwie... Ganz genau, ganz genau. Nee, das ist wirklich so. Es geht aber auch immer nur darum, du hast nicht Angst, in die Hose zu pinkeln, sondern du hast Angst, das große Geschäft in die Hose zu machen. Genau. Ja. Den Führerschein hast du gemacht, das ist ja Wahnsinn. Und dann fährst du alleine zu dem Therapeuten, wo du dann deine Termine hast. Wobei das natürlich auch nicht immer klappt. Also ich habe genug verständnisvolle Therapeuten, die wissen halt, wenn ich dann nicht komme, dann wissen die, ich muss nicht mal anrufen, sondern ich habe es einfach nicht geschafft. Kleiner Nebensatz gerade von dir. Ja. Dieser kleine Nebensatz hatte was, glaube ich, was sehr, sehr Gewichtiges zum Inhalt. Habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, dass du eigentlich gar keine Lust mehr zum Leben hast? Ja, klar, klar. Also ich meine, das bringt das ja mit sich. Also meine Jugend ist ja völlig zerstört und im Moment stehe ich ja praktisch mit nichts vor nichts. Mhm. Hast du keine Hoffnung mehr? Also eigentlich nicht. Also was ich alles so von den Therapeuten erlebt habe, gehört habe, ich wüsste nicht, wie es weitergehen soll. Was sind denn überhaupt deine Gedanken, wenn du an die Zukunft denkst? Gar nicht. Also ich lebe von einer Minute auf die andere. Also ich denke nicht großartig an morgen oder so. Teilweise ist es halt sogar so, dass ich mich dann irgendwie an so blöden Punkten wie irgendwie Fernsehsendungen irgendwie orientiere. Ja, bis dahin möchte ich irgendwie noch leben oder das wäre noch toll. Hast du selbst noch Gedanken? Ja, oft. Depressive Momente, irgendwelche Phasen, wo man absolut zerstört ist am Boden. Mit wem sprichst du darüber? Mit einem meiner besten Freunde, die praktisch mitgemacht haben alles. Und die jeweilige Therapeutin, die jeweilige Therapeutin, ich halt dann habe. Und mit deinen Eltern nicht? Nee, meine, also das ist, meine Eltern, ich meine, meine Mutter hat irgendwie 2 Jahre bevor sie mich geboren hat, ein Kind verloren, mit ein paar Tagen. Und ich bin ein wohlbehütetes Kind. Einzelkind? Ja. Einzelkind auch noch. Der Schatz der Familie irgendwie. Und meine Eltern, also die würden ja... Weißt du, Dirk, ich bin, wie du weißt, wenn du die Sendung ab und zu mal verfolgt hast, du weißt, dass ich kein Psychologe bin. Ja, ja. Aber es geht mir nicht in mein Verständnis rein, es geht mir nicht in meinen Kopf rein, dass man dir nicht helfen kann. Das verstehe ich nicht. Ich glaube das auch nicht. Ich will dir jetzt nicht die Backen voll quatschen von wegen neuen Versuchen. Naja. Aber dennoch höre ich hier einen eigentlich sehr, sehr nett klingenden jungen Mann. Ja. Der an einer Sache leidet, wo ich mit der Erfahrung, die ich hier so gesammelt habe, durch das Zuhören, einfach glaube oder auch glauben will, dass man dir helfen muss, dass man dir helfen kann. Also wo ich jetzt noch Hoffnung reingesetzt habe, ist diese Psychoanalyse. dass halt mein ganzes Inneres, mein ganzes Denken irgendwie mal neu bearbeitet wird. Bist du dabei? Nee, ich will das jetzt irgendwie mal machen. Ja. Ich habe jetzt meiner jetzigen Therapeutin nochmal eine Chance gegeben. Vor allem, es tut mir auch gut, einfach mit der zu sprechen und jemanden zu haben. Also das waren einen Wechsel mache. Das waren bisher solche, also hauptsächlich Gesprächstherapien oder die Konfrontationstherapien? Ja, zweimal in der Klinik war ich. Mhm. Einmal hier in der Uniklinik in Köln und am Klinik. Also, wenn du mit dieser Psychoanalyse jetzt anfangen möchtest, kann ich dich wirklich auch nur von ganzem Herzen ermutigen, das zu tun. Kein Mensch und ich kann das beurteilen, ob vielleicht ist das die Methode, dich zu knacken. Ja, das scheitert aber wieder an so ganz einfachen Dingen, wie dass ich irgendwie dann zwei, dreimal die Woche dahin muss und dann irgendwie zwei Drittel der Termine nicht besuchen kann, weil ich es einfach nicht schaffe, dahin zu gehen. Mhm. Ja, dann berät das mit denen. Ja, ja, es wird schon. Du musst, zumindest musst du dir diese Chance auch noch geben, Dirk. Ja, sonst würde ich nicht mit dir telefonieren. Ja, also. Weil vielleicht, ich meine, ich sehe es jetzt auch im hoffnungsvollen Sinne, vielleicht, ich bin davon eigentlich fest überzeugt, dass es eine Methode geben muss, die dir hilft und dass du eine Chance auch kriegen müsstest, um dein Leben aufzubauen. Du bist so jung noch. Was war denn eigentlich, was war früher dein Traum, was du gerne hättest? Ja, ich hatte hochgesteckte Ziele mit Studieren, Architektur oder so. Ist alles noch möglich? Ist alles noch möglich. Du bist erst 20 Jahre alt. Du kannst dein Abi auch noch, könntest es auch noch nachmachen. Hilft dir das so ein bisschen, wenn du vielleicht solche Ziele vor Augen hast und denkst, solche Träume auch vor Augen dir führst? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht eher umgekehrt, weil damit ich sehe ja, dass es nicht geht im Moment. Mhm. Und dass ich auch keine kleinen Erfolge habe. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren gar keine kleineren Schritte gehabt, minimalen Erfolge. Der kleine Schritt, die nächsten kleinen Schritte werden sein, dass diese Analyse erstmal eingefädelt ist. Und der nächste kleine Schritt ist, dass es dir in irgendeiner Weise gelingt, das so zu organisieren, dich auch so zu organisieren, dass du regelmäßig zu diesen Beratungen, zu diesen Terminen, Beratungen sind zu diesen Terminen gehst. Ja, ja, das ist ja schon irgendwie in Planung, also das wird schon irgendwie der nächste Schritt sein. Aber und du hast hier angerufen. Ja. Das ist auch ein Minischritt. Ne? Also ich verweise dich jetzt an meinen Psychologen nicht. Ich glaube, du bist sehr gut informiert über alles. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Dirk, alles Gute. Und würde gerne mit dir auch nochmal vielleicht nach der Sommerpause nochmal reden, so im August. Mhm. Vielleicht ist dann schon ein bisschen was in Gang gekommen bei dir. Und vielleicht kannst du uns ein paar kleine Erfolge erzählen und vermelden. Ja, okay. Ach, eine tolle Sendung übrigens, ne? Dankeschön, Dirk. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Es geht weiter mit Jonas. Und Jonas ist 30 Jahre alt. Unser Thema heute Nacht, meine Krankheit ist mir peinlich. Grüß dich, Domian. Ja, Jonas. Schon hallo, wieder. Meine größte Kompliment an deine Sendung zuerst. Danke. Meine Krankheit ist mir mehr als peinlich. Ich leide seit 17 Jahren an einer seltsamen Hautkrankheit. Mhm. Fistel nennt man die. Also Wie nennt man die? Fistel. Fistel? Ja, das ist eine Hautkrankheit. Es hat so angefangen mit einer Abszess. Mit einem Abszess. Ja, und es kam immer wieder an verschiedenen Stellen, hauptsächlich an die beiden Leisten, an meinen Hoden. Mhm. Beschreib doch mal, wie das aussieht. Also, wenn die Abszess sich bildet, dann wird dick, sehr oft, also so groß dick wie eine Tennisball. So dick? Ja. Und das muss aufgemacht werden und da muss die Eiter und Blut also daraus kommen. So dick wie ein Tennisball, ja. Und das ist voller Eiter. Ja, ja. Und das hast du hauptsächlich in den Leisten, an den Hoden. Und unter meine beiden Arme. Unter den Armen auch. Ja, ja. Im Gesicht auch? Im Gesicht bis jetzt nicht, aber es kann so weit kommen. Es kann so weit kommen. Ich stelle mir das auch sehr schmerzhaft vor. Ja, das kann ich dir einfach nicht beschreiben. Das, wie die Schmerzen ist, kann ich dir einfach nicht beschreiben. Ich wurde auch bis jetzt mehr als 20 Mal operiert. Allein die letzten 3 Jahre mehr als 15 Mal. 15 Mal operiert? Ja. Was heißt denn operiert? Also man öffnet dann diese... Ja, man öffnet das nicht nur, sondern man schneidet das ganz raus. Und die Wunde muss so... Das heißt, du musst in der Leistengegend und unter den Armen ja schon völlig vernarbt sein. Überall, in dicken Narben. Hast du es denn auch, ist mir gar nicht ganz klar geworden, auch an den Beinen, am Rücken oder am Bauch? Nein. Also in diesen vier Gegenden? Am Leisten, unter den Armen und am Hoden dann. Ja, genau, die Hälfte von meinen Hoden ist auch schon weg. Mhm. Wie geht man denn außer jetzt chirurgisch da therapeutisch vor? Gibt es da Medikamente, Bestrahlungen oder Tabletten oder weiß ich was, Salben? Wenn das Histel gebildet hat, hilft auch keine Medikamente mehr. Als ich einmal, das war 1995, an die Uniklinik in Köln war, haben sie mich voll mit Antibiotika, mit verschiedenen Antibiotika voll gepumpt, obwohl sie ganz genau wussten, dass das überhaupt nicht hilft. Dann habe ich mich wieder in eine andere Uniklinik in Bonn vorgestellt. Da hat man das radikal in drei verschiedenen Sitzungen unter Vollnarkose radikal ausgeschnitten. Und wie lange hat es dann gedauert, bis es wieder kam? Ich war 11 Wochen im Krankenhaus, allein in Bonn. Ja. Und dann kam es wieder? Dann kam es wieder und danach wurde ich auch mehrere Mal operiert. Ich war heute in der Nähe hier von mir an einer ambulanten Klinik. Ich wurde auch heute operiert. Wo wurdest du heute operiert? An die linke Leiste, und am Donnerstag musste ich noch an die rechte Leiste noch operieren. Das ist dann ambulant gemacht worden? Ich habe auch gesagt von den deutschen Krankenhäusern, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, das glaubst du mir einfach nicht. Ich wurde wie ein Dreck behandelt, wie ein letzter Dreck. Also ich wurde beschimpft, geh doch hin, wo du hingehörst, wo du hingekommen bist. Also Gibt es denn irgendeine Vermutung, was genau das für eine Krankheit ist und vor allen Dingen, woher sie kommt? Das ist ja das Problem, dass sie nicht wissen, also was die Ursache ist, was der Grund ist. Das ist ja mein Problem. Gibt es dafür einen, wenn auch vielleicht komplizierten Fachbegriff? Weißt du das? Nein. Das weißt du nicht. Nein. Nun kann ich mir vorstellen, auch bei dir, dass das gesamte Leben und dein gesamter Alltag von dieser Krankheit bestimmt wird. Ja, ich bin einfach auch hoffnungslos. Ich bin einfach hoffnungslos und weiß auch nicht mehr, bist du was auch, ich weitermachen ja. kann. Bist du auch arbeitslos? Ich bin arbeitslos. Mhm. Ich lebe seit 3 Jahren mit meiner Frau. Ich bin verheiratet. Der einzige Grund, was mich bis jetzt am Leben gehalten hat, ist auch nur meine Frau. Was hast du früher beruflich gemacht? Ich bin als Apothekerhilfe ausgebildet und ich war auch in dem Bereich tätig. Ja. Also das ist jetzt nicht machbar. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht ins Kino, ich kann nicht schwimmen gehen, ich kann nicht eine Kurse haben, wenn es Sommer ist und so. Das ist einfach schrecklich. Wie fing das eigentlich damals an? Wie hat sich das so leicht, vielleicht anfänglich bemerkbar gemacht? Als das angefangen hat, war ich nur 13 Jahre alt. Und also die Verhältnisse, die medizinischen Verhältnisse, waren in meinem Land auch nicht so weit entwickelt. Woher kommst du? Ich komme aus einem Land in Ostafrika. Ich möchte das Land nicht so preisgeben. Und man hat mich vielleicht auch nicht richtig behandelt. Ich habe vielleicht in dem Moment damals nicht die richtige Behandlung gehabt. Vielleicht ist das auch der Grund. Und dann ist die Krankheit, wenn du früher noch gearbeitet hast, war es ja dann wahrscheinlich noch nicht so ganz schlimm. Es hat sich dann immer mehr verschlimmert bis heute. Das ist ja der Grund, dass ich auch dir erzählen wollte. Seitdem ich in Deutschland bin hier, seit 5 Jahren bin ich hier. Also das hört überhaupt nicht auf, die Krankheit. Früher, also war vielleicht 1-2 Mal im Jahr, dann habe ich auch ein paar Monate in Ruhe gehabt. Hast du denn schon so eine richtige Odyssee hinter dir? Warst du bei sehr vielen Kapazitäten und vielen Ärzten oder immer eigentlich in denselben Kliniken? In verschiedenen Kliniken. Ja. Ich war an die Uniklinik in Bonn, Köln, Mainz. Ich war bei verschiedenen Hautärzten. Überall war ich. Und jedes Mal wird geschnitten, die Narbe. Hast du denn immer versucht, irgendwie dich mit der alternativen Medizin zu beschäftigen? Habe ich auch versucht. Das hat auch nicht gebracht. Ich habe auch verschiedene Sachen geschluckt, genommen und zum Einreiben und sowas. Das hat alles nicht gebracht. Nun lebst du auch, wie du es gerade angedeutet hast, sehr isoliert und sehr einsam. Ja. Du bist sehr dankbar, dass du deine Frau hast. Ja, nur die hat mich bis jetzt am Leben gehalten. Und das kannst du dir vorstellen, wir haben auch ganz selten Sex. Also vielleicht 1-2 Mal im Jahr, vielleicht auch gar nicht. Und das ist mir auch äußerst unangenehm und das wurf ich mir auch vor und ich habe auch Schuldengefühl, wie lange musst du sie noch auch mitquälen? Also Kinder habt ihr keine? Nein, habe ich keine. Hast du denn noch einen Freundeskreis oder bist du auch? Nicht so viel. Ich habe meine Freundeskreis auch wegen meiner Krankheit aufgegeben. Mir ist so äußerst unangenehm, darüber zu reden auch. Also es ist genau auch wie unser Thema, meine Krankheit ist mir peinlich. Ja. Dafür schämst du dich auch, das dann so offen zu erzählen. Ja, ich kann mich auch nicht an die Gesellschaft irgendwie teilnehmen an irgendwas. Ich würde mich auch gerne einmal schwimmen gehen. Irgendwann mal auch mit Menschen unter Menschen sein. Das ist alles nicht möglich einfach. Hast du denn da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Leute dich anstarren? Und ja, sehr. Die starren dann auf deine Wunden? Auf ja, und das und diese Beschimpfung ganz einfach, also von den Nachbarn und sowas. Also der blöde Neger, der geht nicht mal schaffen. Der geht nicht mal arbeiten, der ist so faul und sowas. Also ich leide auch unter einer sehr akuten Depression. Ich mache auch im Moment eine Verhaltenstherapie. Das kommt auch noch dazu. Ja. Sag mal, Jonas, was mich auch wundert, ist, wenn du so bei so vielen Ärzten warst, dass du noch bei keinem, du bist noch niemals an einen Arzt, an einen Professor geraten, dem du vertraust und der dich gut behandelt hat? Das ist ja das Problem. Ich war zum Letzten, das will ich dir bitte erzählen, an die Uniklinik in Mainz. Ich wurde von Oberarzt oftmals, also ambulant behandelt. Dann sollte der Professor mich also nachgucken an die Krankheit. Also mehr hat niemand darüber erzählt, was auf mich zukommt, was auf mich erwartet. Ich wurde in einen Raum gerufen, wo 24 Frauen und Männer im weißen Kittel sich versammelt hatten. Und für diese versammelte Mannschaft musste ich die Hose unterziehen. Ja, als Versuchskaninchen, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und das ich käme mir vor, als wäre ich in einem Sklavenmarkt von früher. Das war mir so unangenehm. Ich habe trotzdem die Hose unten gemacht, weil ich gehofft habe, dass es irgendwie... Aber Jonas, lass dir gesagt sein, das passiert nicht nur Leuten, die farbig sind, das passiert auch Deutschen. Leute, wo die Ärzte meinen, mit denen können sie es machen. Ja. Also das ist ein trauriges Phänomen, was überall immer wieder vorkommt. Was ich nun erwarte, fragt mich immer wieder, was erwarten Sie von uns? Ja. Ich erwarte nur Hilfe. Also wenn ich wusste, was ich mir machen konnte, dann gehe ich. Jetzt ist das eine schlimme Krankheitsgeschichte, die du uns hier erzählst. Ja. Wie soll das denn bei dir jetzt weitergehen? Hast du denn noch einen Hoffnungsschimmer oder irgendeinen Ansatz? Ich weiß es nicht. Ich bin doch einfach hilflos, einfach hoffnungslos. Ich habe einfach meine Hoffnung aufgegeben. Also solange ich weiterleben will, ich habe auch keine Mut, einfach mein Leben selbst zu beenden. Solange ich leben will, muss ich immer wieder unter Messer. Und die paar Tage, die ich in Ruhe habe... Also ich bin natürlich jetzt auch ganz hilflos, weil ich dir natürlich da überhaupt keinen Ratschlag geben kann. Ich kann höchstens... Ich könnte dir versprechen, falls uns irgendjemand in Deutschland, Österreich, der Schweiz zuhört, der für diese Krankheit irgendwie eine Idee hat oder diese Krankheit sogar kennt und eine Kapazität irgendwo weiß, dass wir das natürlich gerne an dich weiterreichen. Das wäre meine Rettung, dass man mich wenigstens mit einem warmen Herz empfängt und sagt, komm, vielleicht versuchen wir das. Das ist das Einzige, was im Rahmen unserer Sendung möglich ist. Diese Hilfe können wir dir natürlich gerne anbieten. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du auch in einer Therapie im Moment bist. Ja, ich mache eine Verhaltenstherapie. Fühlst du dich denn da aufgehoben? Ich habe gerade angefangen und ich habe ein gutes Gefühl. Aber das finde ich auch zum Beispiel schon mal auch gut, weil das zeigt ja auch, dass du bereit bist, was zu machen und dich nicht gänzlich hängen zu lassen. Ja. Das finde ich schon mal sehr gut, dass du von der Seite vielleicht auch so eine psychische Stabilisierung bekommst. Ja, das brauche ich auch. Ja, das glaube ich. Ja, das brauche ich auch. Drin. Lieber Jonas, also wie gesagt, wenn uns irgendjemand schreibt oder anruft und einen heißen Tipp für dich hat, reiche mir das natürlich sehr gerne nach. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du an einen guten Arzt bald gerätst und dass man dir helfen kann. Ich soll die Schau von meiner Frau ganz lieb grüßen. Das ist ja nett, auch zurück und, bitte. Und die Auftritt von ihr bei Harald Schmidt war ganz toll. Dankeschön. Ganz toll hast du das gemacht, ja? Dankeschön, also, Jonas. Tschüss. Dann, ja? Tschüss. 1.35 Uhr und 26 Sekunden und jetzt noch mal eine kleine Pause. 1 Uhr 36 und 36 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt, meine Krankheit ist mir peinlich. Wer von euch fühlt sich da angesprochen? Wer sagt von sich auch, also das, woran ich da leide, das ist mir sehr, sehr peinlich und dafür schäme ich mich. Vielleicht hat es noch nie jemand so richtig erfahren. Das wissen nur ein paar ganz auserwählte Leute. Und wenn ihr Lust habt, es mir zu erzählen, mit mir darüber zu reden, dann versucht es ganz einfach unter dieser Nummer, gebührenfrei für euch, 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen, 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer darauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls wieder zurückrufen können und euch hier in die Sendung dann auch stellen können. Es geht weiter mit Peggy und Peggy ist 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Und zwar, ich habe eine Arachnophobie. Das erklär mal, was das ist. Das ist eine Spinnenangst. Eine Spinnenangst? Mhm. Ist das so gravierend, dass du jetzt sagen würdest, das ist wirklich eine Krankheit, für die ich mich schäme? Ja, würde ich schon sagen, weil... Wie dramatisch ist es denn, wie gravierend? Also wenn ich eine Spinne sehe oder sobald bloß jemand sagt, irgendwo eine Spinne in der Nähe, fange ich an zu heulen, setze mich in der Ecke, fange an zu zittern. Also da habe ich wirklich einen Blackout. Also du fängst sogar an zu heulen. Ja. Es gibt ja viele Leute, die mögen keine Spinnen und sagen, ich schreie dann und gehen aus dem Zimmer raus oder machen großen Bogen rum und das war's dann aber auch. Nee. Das hat also regelrechte körperliche Auswirkungen auf dich und bei dir. Mhm. Nun laufen einem ja nicht jeden Tag und jede Stunde Spinnen über den Weg. Also bei uns schon. Also bei euch schon. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Ja. Und also da sitzen in jeder Ecke welche. Also es ist wirklich belastend. Ich gehe auch nicht mehr in den Keller. Mhm. Also da hatte ich... Ich habe versucht schon selber damit klarzukommen. Mhm. Wir hatten... Mein Freund war voriges Jahr bei der Bundeswehr. Mhm. Und ich wollte die Kellerordnung machen und unser Kellerordnungsschlüssel hängt im Keller. Mhm. Und drüber hing eine Spinne. Mhm. Ich habe eine halbe Stunde wirklich mit mir gekämpft, den Schlüssel wegzunehmen, es ging nichts. Mhm. Und hast es dann sein gelassen? Ja. Du hast gerade gesagt, du weinst dann sogar. Mhm. Was gibt es denn sonst noch für körperliche Merkmale? Na, also wenn ich wirklich eine Spinne habe, kriege ich im Ohr keine Luft mehr. Also das ist dann so weit, dass ich... Hyperventilier. Also wir stellen uns mal was ganz Schlimmes für dich vor. Wir beide würden uns treffen. Mhm. Das ist ja noch nicht so schlimm, hoffe ich. Nee. Und ich würde eine Schüssel mitbringen. In dieser Schüssel würden sich, sagen wir mal, 30 dicke Spinnen befinden. Kriege ich jetzt schon nasse Hände. Und ich spiele es jetzt mal weiter. Wenn es zu schlimm ist für dich, dir das vorzustellen, dann stopp mich mal einfach. Mhm. Ich würde dann zu dir sagen, Peggy, leg dich jetzt mal auf eine Couch. Mhm. Und ich kippe jetzt diese ganzen Spinnen auf deinen Bauch. Nee. Das wäre ganz schlimm. Ja. Mhm. Also man könnte dich vielleicht sogar damit, also das ganz Schlimme vielleicht sogar umbringen, dass du ersticken willst oder so. Mhm. Ja, also ich merke schon, es geht ja sehr nah gerade. War ja nur ein Gedankenspiel. Ja. Also ich komme gerne zu dir, aber ohne Spinnen. Ich bringe ein Stück Torte mit und keine schlimmen Sachen. 21 Jahre. Seit wann leidest du darunter? Also genau kann ich das nicht mehr sagen. Also ich sage jetzt mal ca. 10. bis 11. Lebensjahr. Mhm. Und also mein Freund sagt, es muss damals etwas gegeben haben, was es irgendwie zur Auswirkung gebracht hat. Denn früher hatte ich, wo ich klein war, überhaupt keine Angst vor Spinnen, muss ich dazu sagen. Das ist sonderbar, ne? Und dann irgendwann plötzlich... Ja. Irgendwann kam das dann mal. Wir hatten jetzt so am Wochenende eine Sonnabend-Jugendfeier und wir hatten Bekannte, die das nicht wussten. Mhm. Und die hatten, als Scheiß hatten die eben gesagt, dass hinter mir eine Spinne ist. Mhm. Ich bin dann nicht mehr, ich bin nach Hause gegangen. Mhm. Es ist aber auch fatal, dass du da wohnst, wo du wohnst. Also ich würde sagen, ich habe dieses Jahr einmal, ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, ein einziges Mal in meinem Wohnzimmer eine Spinne entdeckt und im Keller noch nie, glaube ich, bei mir. Also bei uns in der Wohnung sind öfters welche. Mhm. Wir wollten voriges Jahr im November in Urlaub fahren. Mhm. Und ich wollte nochmal alle Zimmer kontrollieren und gehe ins Schlafzimmer rein. Und da war eben über meinen Kissen eine riesengroße Fette. Ne? Mhm. Und seitdem schlafe ich eben fast gar nicht mehr im Schlafzimmer. Weil du immer denkst, die könnte da wieder hinkommen. Mhm. Und ich wie gesagt, mein Freund kontrolliert, oh, bevor ich ins Bett gehen muss, das Schlafzimmer kontrollieren. Hm. Ist das eine... Du kannst das wahrscheinlich gar nicht richtig erklären, ne, was das ist. Ist es eine Angst, ein Ekel? Weiß ich nicht. Gibt es gar nicht so ein richtiges Wort wahrscheinlich für? Nee. Wie ist denn das, wenn du in Urlaub fährst? Das ist doch wahrscheinlich hochkompliziert, wenn... Nehmen wir mal an, du fährst in ein südländisches Land, südliches Land. Also wir waren jetzt zweimal in Tunesien. Oh Gott. Muss ich sagen, ich hatte Glück. Also ich habe dort keine einzige Spinne gesehen. Ah ja. Da gibt es dann eher Kakerlaken oder sowas. Das macht dir nichts. Nee. Das macht dir gar nichts. Es geht nur um Spinnen, ne? Nur um Spinnen, wirklich. Auch so ganz kleine? Also die braucht bloß klitzeklein sein, da geht's schon los. Hast du denn schon mal irgendwas unternommen dagegen? Warst du mal bei einem Arzt, beim Therapeuten? Also wir haben einen Psychiater in unserem Ort und ich war mal im Vorgespräch mit dem und der hat mir, warum sag ich mal, unsympathisch. Was? Der ist dir unsympathisch? Ja. Ja, dann geh gar nicht wieder hin. Das ist dann schon eine schlechte Voraus. Was hat er dir wahrscheinlich mit Pillen aufgeschrieben oder was? Ja, ja. Ehrlich? Ja. Das ist nicht wahr. Der hat dir Pillen gegen eine Spinnenphobie aufgeschrieben. Ja, damit ich also in der Situation ruhig bleib. Also ja, gut, da will ich dann nicht weiter beurteilen. Das ist ja vielleicht unsere Notpille, dass du da nicht erstickst oder hyperventilierst. Ja. Ist es denn so, dass du sagen würdest, das ist schon sehr beeinträchtigend für dein Leben, auch für deinen Alltag? Würde ich schon sagen. Ja. Und auch schlimmer werdend? Ja, im Laufe der letzten Jahre ist es ganz extrem geworden. Ich habe vor einem Jahr noch meine Lehre gehabt, habe die jetzt auch beendet und dort hatte ich eine Abmahnung deswegen. Wir standen im Verkaufsraum und ich sollte Staub wischen. Und da kam mir eben eine Spinne entgegen und da habe ich eben vor allen Kunden einen Anfall da gekriegt. Was hast du gelernt? Was hast du gelernt? Ich habe hier Einzelhandelskauf. Peggy, wohnst du, das ist ja provinziell, ne, wo du wohnst, Provinz, habe ich gerade so ausgehört. Kleine Ort, genau. Ist denn da eine größere Stadt in der Nähe? Ja. Ja? Also dann würde ich dir schon dringend raten, das klingt ja schon noch recht dramatisch, was du gerade erzählt hast, dass du mal auf die Suche gehst, wir können ja gleich gerne vielleicht ein bisschen behilflich sein, hier mit Adressen, in dieser Stadt dir mal einen guten Psychotherapeuten zu suchen, der sich damit beschäftigt. Ja. Vielleicht auch so eine Konfrontationstherapie zu machen. Und das kann dir mein Psychologe gleich mal erklären, was man da für Möglichkeiten hat. Ja. Denn du, das wäre schon sehr entlastend für dein Leben, wenn es das nicht mehr gäbe. Ne? Du könntest viel freier leben. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Ich könnte endlich mal wieder in Ruhe schlafen. Also und endlich mal richtig schön in den Keller gehen und aufräumen. Also daran durfte ich so gar nicht denken. Ja. Peggy, du kennst das Verfahren. Leg bitte auf und der Peter, mein Psychologe, wird dich gleich zurückrufen und dir hoffentlich noch ein paar gute Tipps geben können. Alles klar. So, Mia? Alles gut. Ich soll dir noch einen ganz schönen Gruß von meinem Freund sagen. Ich grüße herzlich zurück. Alles klar. Tschüss, Peggy. Gut, tschüss. Brigitte, 27 Jahre alt. Genau. Ja. Hallo. Brigitte, hallo. Du hast auch eine Krankheit, für die du dich schämst? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen chronischen Ausfluss. Einen chronischen Ausfluss aus der Scheide? Ja. Wie kommt das? Ja, also mein Frauenarzt sagt, das kommt. Ich habe einen Sohn gekriegt vor 5 Jahren und der sagt, das könnte damit zusammenhängen. Und jedes Mal, also das ist so gelb-grün und jedes Mal, wenn ich Sex habe oder halt, dann habe ich, also was heißt jedes Mal? Ich habe eigentlich immer einen chronischen Ausfluss. Immer? Also nicht nur, wenn du Sex hast, sondern tagtäglich? Immer. Tagtäglich. Ich muss also immer Binden tragen. Und der hat gesagt, dann bin ich dann zum Frauenarzt gegangen und der hat zu mir gesagt, da könnte man nichts gegen tun, ich könnte nur hoffen, also dass er weggeht. Der hat mir zwar Tabletten und Zäpfchen und all sowas gegeben, aber es hilft. Da kann man nichts gegen tun? Nee. Das habe ich noch nie gehört. Wie? Und das soll in irgendeinem Zusammenhang mit der Geburt stehen? Ja. Ja. Und wie viel ist das? Ist es wirklich, dann kommt da eine ganze Menge am Tag zusammen? Also ständig so, als ob ich meine Tage habe. Also es ist so. Also muss ständig die Binden wechseln? Ständig die Binden wechseln. Riecht das auch unangenehm? Ja. Es riecht, und es ist für dich auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Es ist auch so, wenn ich dann mit einem Mann schlafe, dass es halt so ist, dass dieser Mann halt denkt, er hat es geschafft, dass ich gekommen bin, was halt nicht stimmt. Und wenn ich dann nachher sage irgendwie, das war's nicht, dann ist das halt immer vorbei. Wie ist es vorbei, wenn du sagst... Habe ich nicht verstanden jetzt. Dann ist die auch Beziehung. Dann sind die irgendwie so, dann schäme ich mich und dann sind die so frustriert. Ach so, ich verstehe. Und dann passt das alles. Also du lebst nicht mit dem Vater deines Kindes zusammen? Nein, nicht mehr. Du bist also alleinerziehende Mutter? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dich das sogar oder immer mehr davon abhält. Auf jeden Fall. Ne? Sex zu haben. Ja. Ja. da bist du wahrscheinlich so verkrampft und hast Angst, dass da irgendwie, dass der Partner das mitbekommt. Und ja, ich gehe ja auch, ich meine, bevor ihm was ist, gehe ich dann schön ins Badezimmer, wasche mich oder so, damit er das bloß nicht mitkriegt. Ja gut, aber währenddessen kann es dann, wie du es mir gerade erklärt hast, ja auch schon wieder ein bisschen tropfen. Ja, währenddessen, ne? Denkt der Mann dann halt, dass er es geschafft hat, mich zum Kommen gekriegt, weil ich meine, dann ist es ja auch feucht, aber wenn er dann irgendwie was sagt, dann sage ich, das war halt nicht so, das war ein chronischer Ausfluss und dann irgendwie sehe ich den nächsten Tag nicht wieder. Wie viele Männer hattest du jetzt schon, seitdem du daran leidest? Etliche. Doch etliche? Doch etliche, ja. Gibt es da eine Verbindung, dass du auch mehr Lust auf Sex hast, seitdem du diesen Nein, das überhaupt das nicht, aber ich versuche ja irgendwie, ich möchte ja nicht immer alleine sein. Und irgendwo, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich sofort in der ersten Nacht mit irgendeinem, weil ich mich das aber ja auch schäme. Aber es ist halt so, dass ich irgendwo ja nicht für immer alleine sein möchte. Aber ich würde dann an deiner Stelle auf jeden Fall auch nochmal einen anderen Gynäkologen aufsuchen. Ich habe schon etliche aufgesucht und ich habe mit meiner Mutter, mit meinen Freundinnen, mit meinen engsten Freundinnen darüber geredet und so. Aber ich habe bestimmt schon 6 oder 7 Gynäkologen aufgesucht und die können mir alle nicht helfen. Und die erklären auch nicht richtig, welche Drüse oder was auch immer das produziert? Ich war im Krankenhaus in Bielefeld, im Gilead, und bei so einem Spezialisten. Und der hat zu mir halt auch gesagt, dass er mir da halt nicht helfen könnte. Und ich könnte nur darauf hoffen, dass es weggeht, weil so ein Fall wäre ihm wohl nicht bekannt. Und also es kann sein, dass es auch schlagartig irgendwie irgendwann mal aufhört. Natürlich, es könnte sein, was ich natürlich hoffe, auf jeden Fall. Ja, ja. Hast du das sonst so Leuten erzählt schon? Was heißt ja, meiner engsten Freundin? Der engsten Freundin, klar, wem auch sonst. Ne? So, und die Peinlichkeit entsteht natürlich dann immer, wenn es zu intimen Kontakten mit Männern kommt. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es hat ja auch schon nachgelassen, weil ich möchte auch nicht irgendwie als Schlampe rumrennen, so mit dem oder mit dem jede Nacht. Und deshalb hat es sehr nachgelassen mit dem Sexleben bei mir, weil ich mich halt deshalb auch sehr schäme. Klar, kann ich verstehen. Also Brigitte, wenn das so eine ungewöhnliche Sache ist und wenn du schon bei einem Facharzt da warst und der selbst das nicht richtig so kennt, habe ich eigentlich auch wirklich Hoffnung, dass uns jemand heute Nacht zuhört, der das vielleicht, der sich damit auskennt. Aber wer weiß, ich kann dir natürlich auch nur das Angebot machen, falls uns jemand zuschaut, irgendwo im deutschsprachigen Raum, vielleicht auch ein Arzt, der eine Idee hat, werden wir die Verbindung herstellen zu dir. Ja, das wäre super nett. Ja. Weil es wäre doch schon schön, wenn ich damit nicht weiterleben müsste. Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall. Also, wenn sich ja was tut, reichen wir es weiter. Und ansonsten hoffe ich, dass ein Wunder geschehen von heute auf morgen aufhört. Ja, das hoffe ich auch. Liebe Brigitte, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Thorsten, 33 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ja, Thorsten. Grüß dich. Ich habe jetzt gerade eben noch recht mitverfolgt mit der jungen Dame. Ich kann das ihr recht gut nachfühlen, dass man in gewissen Situationen Angst hat, Sex zu haben. Hast du das auch? Ja. Warum? Und zwar aus dem einfachen Grund, ich habe beide Hoden verloren aufgrund von Krebs. Und das ist eine manchmal sehr peinliche Sache, gerade wenn man mit einer jungen Dame, die man gerade kennengelernt hat, oder länger schon kennt und das erste Mal intim wird, und man hat es nicht gesagt, und es kommt zu Zärtlichkeiten und man wird ausgelacht. Nun gibt es aber, soweit ich weiß, und das wird auch häufig gemacht, gerade nach Hodenentfernung werden Implantate eingesetzt, die kaum zu unterscheiden sind von echten Hoden. Warum hast du das nicht machen lassen? Ich habe das machen lassen, doch sicher. Wie eine Frau, die eine Brust zu klein findet, habe ich damals nach der Kastration mir Silikon einpflanzen lassen. Ja, aber dann merkt man das doch gar nicht. Das ist doch. Weißt du, wenn man, ich möchte mal so sagen, eine empfindliche Stelle, wenn man trifft, hat man Schmerzen. Die habe ich ja durch Silikon nicht mehr. Und eine Frau mag manchmal zu zärtlich sein. Und dann merkt man das ja normalerweise. Ich eben nicht mehr. Ja gut, aber im ersten Moment, wie du es gerade beschrieben hast, sieht die Frau das doch nicht, dass du keine Hoden mehr hast. Weil du diese künstlichen Hoden hast. Ja, das sind Silikoneinsätze und das sind so kleine Silikon. Vom optischen, der Badehose oder wenn man unter der Dusche steht oder was, sieht man nicht den Unterschied. Aber in der Zärtlichkeit schon. Also die Frau, die merkt das schon. Und wie waren die Reaktionen bisher von den Frauen? Die Reaktionen, die ich gehabt habe, waren die, habe ich vorher darüber gesprochen, waren sie zu zwischen Mitleid und zwischen Toleranz, aber auch zwischen Bosheit, Ignoranz und ehrlich? Wenn wir sagen, Lächerlichkeit, doch ja. Also ich wurde mit meinem Kater wirklich nicht. Wie gemein, weil ich denke mir, das ist doch gar nicht so schlimm. Also man, optisch sieht man es gar nicht großartig, es fühlt sich ein bisschen anders an, na gut. Aber wenn du deinen Mann stehst, ist es doch völlig egal, ob das nun so ist oder ob es natürlich ist. Also ich kann, wenn da Frauen so dämlich darauf reagieren, ich meine, dann schmeiß sie raus, dann hast du die auch gar nicht, die hast du dann auch nicht nötig, Thorsten. Habe ich vor einem Jahr gemacht, ja. Mhm. Habe ich vor einem Jahr gemacht, weil da ging es darum, eine Beziehung mit einer Frau, die so, mit der ich circa ein Jahr zusammen war, und dann auf einmal ging es um Kinderwunsch und dann kamen Vorwürfe, hey, du Schlappschwanz, kriegst du nicht mal ein Kind auf die Welt oder kannst du mal ein Kind beibringen. Ich meine, es sind auch psychische Probleme dabei, wenn man irgendwann mal dran gestoßen wird, halt stopp, man ist ja nicht derjenige, wenn du noch Trägerflüssigkeit zum Beispiel kommt beim Orgasmus und nicht das, was normal dabei ist. Aber es kommt, eine Flüssigkeit kommt schon bei deinem Samen. Ja, nicht Trägerflüssigkeit, klar. Wie ist das mit, musst du da ständig Hormone einnehmen? Ja, ne? Ja, ich sollte normalerweise alle 14 Tage Spritzen bekommen, Testosteronspritzen, also die männlichen Hormone, die ja normal durch den Hoden produziert werden. Und hat nur eine Nachwirkung, es ist Anabolika im Prinzip, ne? Und die haben halt Nebenwirkungen und deswegen verzichte ich so weit wie möglich auf diese Medikamente. Ja, aber das bedeutet doch auch, dass du gar keine sexuelle Lust hast, oder? Sie ist sehr gedämpft, Wann war diese Operation? 88 und 96 habe ich die Operation gehabt. 88 und 96, also, ja. Also erst ein Hoden und dann der zweite. Ja, genau. Mhm. Weil ich habe auch deswegen so berufliche ziemlich viele Schwierigkeiten, weil man kann es im Lebenslauf nicht verheimlichen, wenn man mal ein Jahr im Krankenhaus war oder sowas. Und man wird dann immer wieder gefragt, was machst du denn beruflich, was haben sie in dem Jahr gemacht? Dann sagt man mal im Krankenhaus, haben sie einen Unfall gehabt mit dem Motorrad, oder schief, Unfall oder sonst irgendwas? Dann sagt man die Wahrheit und heißt, ist das ansteckend? Naja, also das sollte man ja nur... Naivität der Leute. Wie lebst du im Moment? Bist du Single? Ja, ne? Ich bin Single. Ja. Und gehst du einem Beruf nach? Ja, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die mir, sagen wir so, durch ihre Beziehungen ihren Leuten klar macht, halt stoppt der Mann, auch wenn er nicht, Anführungszeichen oben, ein Mann, Anführungszeichen oben ist, Leistung bringen kann. Also ich habe was arbeitest du denn? Oder möchtest du nicht sagen? Ich arbeite momentan für einen Getränkemarkt. Namen will ich keine nennen, logisch. Nein, natürlich nicht. Ja, und vom Kistenschlepper bis hoch zu einem Menschen hochgearbeitet, der auch dann eigene Märkte bekommt. Also was ich finde, dass du, auch wenn dir die beiden Hoden wegen der schweren Erkrankung weggenommen wurden, dass du ein ganzer Mann bist, ein ganzer Kerl bist. Und ich wünsche dir nur, dass du an ordentliche Frauen gelangst, die nicht so bescheuert reagieren, wie du es gerade erwähnt und erzählt hast. Und die gibt es auch, diese Frauen. Ja, sicher. Ich habe aufgrund der Beziehungen kennengelernt. Aber es ist natürlich auch, wie der Titel unserer Sendung sagt, eine Krankheit ist mir peinlich. Das ist natürlich eine Peinlichkeit, die immer wieder überwunden werden muss, neu. Ne? Das kann ich mir schon gut vorstellen. Dennoch. Würdest du dich fühlen, wenn du in meiner Situation wärst? Wie? Wie würdest du dich denn fühlen, wenn du auf einmal sagen müsstest, halt stopp, mir fehlt da was ganz klar. Entscheidendes. Thorsten, missverstehe mich nicht. Ich will das nicht runterreden und das geringfügig darstellen. Ich will dir nur Mut zusprechen und dir Selbstbewusstsein auch zubilligen. Du bist ein Mann, auch wenn du jetzt diese Krankheit gehabt hast. Und lass dich nicht von diesen schlechten weiblichen Reaktionen runterziehen. Das meine ich damit. Nein, und ich wollte auch nicht anrufen, um zu sagen, hier, ich bin ein schlechter Mann oder was. Ich wollte sagen, jetzt in deiner Sendung, es ist mir zwar peinlich, ich stehe doch dazu, und wenn ich an ich glaube, zwei Personen vor mir hat einer gesprochen, der war sehr, sehr mies drauf. Ich möchte ihm nur eins mitgeben. Nichts ist so schlimm, dass nicht etwas Gutes bringt. Wunderbar, das ist natürlich ein wunderbarer Abschlusssatz von Thorsten. Alles Gute dir. Das wollte ich ihm eben sagen, ne? Ja, tschüss Thorsten. Also, ciao. Tschüss. Dann habe ich noch die Daniela dran und Daniela ist 47 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Als erstes ein Kompliment an deine Sendung. Danke sehr. Ich bin eine ganz treue Zuhörerin, Zuschauerin. Ja. Heute Abend warst du sehr gut beim Harald Schmidt. Vielen Dank. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Du gefällst mir auch sehr gut. Danke sehr. Ja, jetzt zu meinem Problem. Ich habe einen Morbus Crohn. Das heißt, das ist eine chronische Darmerkrankung, ne? Richtig, mhm. Da war letztens war ein Anrufer bei dir, der das gleiche Problem hatte. Mhm. Ja. Die Peinlichkeit liegt darin, ja, in die Klinik vorzeigen, dann unangenehm die Untersuchungen, also ganz, ganz schlimm. Hast du einen künstlichen Darmausgang? Nein, habe ich nicht. Mhm. Wollte sie mir letztes Jahr legen. Mhm. Ich habe das umschifft. Das heißt, ich habe mich mit der Krankheit sehr gut auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe schon 17 Jahre. Mhm. Habe hier in der Gegend schon 4 Selbsthilfegruppen helfen aufbauen. Mhm. Bin da sehr fit drin, muss ich sagen. Ich gehe auch zu Ärztekongresse. Aber dennoch, obwohl du da so involviert bist, ist es dir immer noch eine peinliche Krankheit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar im Geschäft. Ich wohne nicht weit vom Geschäft weg, 7 Kilometer. Mhm. Durch meine Schwerbehinderung zu 60% habe ich im Geschäft, ich bin auch Betriebsrätin, habe ich den Status, dass ich, wenn ich merke, es kommt ein Druck auf den Darm, mit meinem Chef abgesprochen, ich kann heimgehen, ich kann mich hinterher sauber machen, weil ich jetzt mit der Folgekrankheit sehr zu leiden habe. Jetzt, und zwar Fisteln im Analbereich. Fisteln im Analbereich, im Schließmuskel. Also ich muss mich, ich habe da offene Wunde, permanent, die geht nicht zu, ist auch gut so, da immer Sekret rauskommt. Beschreib mir doch mal, du sagst es gerade, wenn ein Druck auf dem Darm ist, wie macht sich eigentlich Morbus Crohn bemerkbar? Das ist eine unheilbare Darmkrankheit, das sind Entzündungen im Darm. Damit habe ich jetzt eigentlich weniger Probleme. Ich habe jetzt Probleme mit Fisteln, also das sind so, ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Fistel ist? Doch, weiß ich, ja. Ja. Und die geht bei mir direkt raus vom Darm, also vom Darm rein und dann wieder über den Schließmuskel raus. Kannst du denn dann auch den Kot gar nicht mehr richtig halten? Richtig, ja. Ja, ja gut, ich habe das schon, ja, ich habe das schon irgendwo im Griff durch die langjährige Erfahrung jetzt. Mhm. Aber es ist schon, wie jetzt gesagt, beim Sex ist halt sehr schwierig auch. Ich bin eine Frau, die sich gern gehen lässt und dann kann man eben diese Muskeln nicht mehr so... Ja, im Griff kriegen. Ja. Bist du denn in einer festen Partnerschaft? Ja, ich bin geschieden seit einem Jahr und habe jetzt ja einen Freund und der ist Italiener und sehr ästhetisch, wie ich auch. Ja. Schämst du dich ja vor dem Partner auch noch? Nee, eigentlich nicht. Er weiß von meiner Krankheit. Mhm. Ich hatte den jetzt nicht in der Zeit, wo ich so ganz schlimme Zeiten mitgemacht habe. Ja, ich hatte schon ein Problem damit, ne? Wenn ich das nicht mehr so im Griff habe oder nicht mehr so kontrollieren kann. Ja, ging wahrscheinlich allen von uns so, wie du das jetzt beschrieben hast. Daniele, unsere Sendung geht zu Ende, du hörst es gerade. Tut mir leid, dass wir nicht mehr so sehr lange reden konnten, aber ich fand es trotzdem interessant, was du erzählt hast. Und ja, wenn jemand die Krankheit hat und Informationen braucht, gib bitte meine Telefonnummer weiter. Machen wir, auf jeden Fall. Ich bin da wirklich eine Fachfrau drin. Das habe ich gerade schon gehört, ja. Ich glaube, dir muss ich auch nicht sehr viel Mut machen. Du hast schon sehr viel Power, ne, selbst. Und hast sehr viel Initiative auch ergriffen und gezeigt. Ja. Mach weiter so und ich hoffe, dass es dir gesundheitlich besser geht demnächst und bleib so, wie du bist, eine starke Powerfrau. Du, ich finde dich ganz toll, Domian. Dankeschön, Daniel. Eigentlich fast ein bisschen verliebt. Hey, das können wir nicht mehr vertiefen. Dein Buch liegt bei mir auf dem Nachttisch. Daniel, mach's gut. Tschüss. Alles klar, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Ich sag bis morgen, bye bye. Ciao.